Am 30. Juni 1908 ereignete sich in Zentralsibirien eine der größten Explosionen der Menschheitsgeschichte. 10-mal stärker als die Atombombe von Hiroshima. Bis heute weiß man nicht, was dort wirklich geschah. Hunderte von Hypothesen wurden erwogen und wieder verworfen, angefangen vom atomgetriebenen Raumschiff, von Außerirdischen bis hin zur These von einer vulkanischen Gaseruption. Claudia Schmölders wagt einen literaturwissenschaftlichen Rundgang über diesen Ground Zero. Hören Sie einen Radio-Essay aus dem Jahr 2008. Der Meteor von Tunguska. Über die Geokatastrophe vor 100 Jahren. Von Claudia Schmölders. In den frühen Morgenstunden des 30. Juni 1908 konnten Zehntausende von Bewohnern Mittelsibiriens eine außergewöhnliche Naturerscheinung beobachten. Am Himmel stieg eine blendend weiße Kugel auf, die sich mit rasender Geschwindigkeit von Südosten nach Nordwesten bewegte. Sie überflog das Jenisseer Gouvernement, eine Strecke von mehr als 500 Kilometern, und brachte unter ihrer Bahn den Erdboden zum Beben, die Fensterscheiben zum Klirren, der Putz fiel von den Wänden, die Mauern bekamen Risse. Man hielt das Ende der Welt für gekommen. Kurze Zeit nach dem Verschwinden des glühenden Balles erhob sich hinter dem Horizont eine riesige Feuersäule. Und im Umkreis von 750 Kilometern waren Detonationen zu hören. In allen meteorologischen Stationen Europas und Amerikas registrierten die Seismographen die Erschütterungen der Erdrinde. Mit diesen Sätzen beginnt Stanislaw Lems Roman »Die Astronauten« aus dem Jahr 1951. Es war sein erster Science-Fiction-Roman und in gewisser Weise wurde es auch sein berühmtester. Die Story setzt ein mit der wahren Geschichte der Tunguska-Explosion vor genau 100 Jahren, dem sogenannten Tunguska-Event, soweit es damals bekannt war. Die Schilderung fußte auf den Angaben des russischen Mineralogen Leonid Kulik, der sich die Erforschung des Geschehens zur Lebensaufgabe gemacht hatte. Zwischen 1921 und 1938 unternahm er eine Reihe von Expeditionen in das entlegene sibirische Gebiet, um das Rätsel dieser Explosion zu lösen. Denn fast alles daran war rätselhaft. Zwar formulierte Kulik schon bald seine These, wonach ein Meteorit in einer Höhe zwischen 5 und 10 Kilometern explodiert und zersplittert sei, ein Meteorit von offenbar lockerer, steiniger Substanz, nur ließ sich das bis heute nicht bestätigen. Man fand keinerlei Überreste und vor allem keine Einschlagskrater und keine dicke Staubschicht über der Taiga, wie sie hätte entstehen müssen, wäre ein größerer Einschlag erfolgt. Sicher war nur, und frühe Fotografien zeigten es, dass eine gewaltige Druckwelle rund 80 Millionen Bäume im Umkreis von 2000 Quadratkilometern in radialer Form niedergedrückt hatte, dass diese Bäume großenteils verkohlt waren, dass aber doch eine ganze Reihe von ihnen entblättert noch immer aufrecht standen, wie Telegrafenstangen in der Gegend verteilt. Also war die Druckwelle nicht ganz so stark? Nach der neuesten wissenschaftlichen Diskussion doch. Man hat die Explosion mit einer Sprengkraft von 10 bis 20 Megatonnen TNT berechnet. 10-mal so stark wie die Atombombe von Hiroshima. Und das Observatorium in Irkutsk maß Störungen im Erdmagnetfeld wie nach einer Atombombenexplosion. Augenzeugen wollten einen riesigen Wolkenpilz gesehen haben. Und in den folgenden 72 Stunden, also vom 30. Juni bis zum 2. Juli 1908, sah man in ganz Europa lange und ungewöhnlich farbige Dämmerungen und helle Nächte. Nur radioaktive Rückstände fand man nicht. Im Lauf der Zeit, zuletzt Anfang der 60er Jahre, sammelte man auf Initiative der Moskauer Akademie der Wissenschaften Berichte von etwa 900 Personen. Alle sprachen von Hitze, Donner und einer Druckwelle, einem leuchtenden Objekt und großer anhaltender Helligkeit. Strittig blieb der Verlauf der Flugbahn des leuchtenden Objekts. Die einen hatten es von Südost nach Nordwest fliegen sehen, die anderen eher von Süden nach Norden oder Nordost. Bis heute widersprechen die Deutungen einander. Das trifft auch auf die Deutungen der Wissenschaft zu. Seit den 30er Jahren hielt man in Amerika den Einschlag eines Kometen für wahrscheinlicher, weil Kometen nicht aus Eisen bestehen, wie ein Meteorit, sondern aus schmutzigem Eis, das naturgemäß keine Rückstände hinterlässt. Kurz, das Ganze blieb ein Rätsel. Und wenn nun in Moskau das 100. Gedenkjahr des Tunguska-Events begangen wird, mit einer oder sogar zwei großen internationalen Konferenzen zum Thema, werden wohl neue Rätsel aufgegeben und neue Antworten präsentiert werden. Für die einfache menschliche Wahrnehmung ist dieses Ereignis nicht zuletzt deshalb ein Unikum, weil es die Menschheit so ungeschoren davon kommen ließ und so wenig Schaden anrichtete. Zwar wurden Hütten zerstört, zwar starben viele Tiere, aber an Menschen angeblich nur ein Bauer. Vor Schreck. Denn das Gebiet der Tungusen, oder Ewenken, wie sie heute heißen, ist schwach besiedelt und riesengroß. Wollte man dem sibirischen Schamanismus huldigen, dieser Urquelle aller Märchen, könnte man an ein Experiment der Götter denken, ein Experiment unter weiser Voraussicht zwar, aber dennoch mit drohendem Unterton. Und dazu gibt es in der Tat eine große, eine tiefsinnig globale Geschichte, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht, viele Mitspieler aus aller Welt hat und zu philosophischen Konsequenzen führt. Zwar beginnt sie hier bei den schamanistischen Tungusen, ist aber dennoch kein Märchen. Viel eher das Gegenteil eines Märchens. Eine Tragödie. Denn keinem anderen Ereignis glich dieses Tungusische offenbar derart wie dem ersten amerikanischen Atomversuch rund 40 Jahre später, den ein Zeitgenosse 1946 folgendermaßen beschrieb. Vor etwas mehr als einem Jahr erhellte frühmorgens in der Wüste von Arizona ein blendender Schein von ungewöhnlichem Glanz die fernsten Berggipfel und löschte die ersten Strahlen der Sonne aus. Dann eine furchtbare Erschütterung. Es ist geschehen. Zum ersten Mal auf Erden hatte ein Atomfeuer von der Wissenschaft des Menschen geschickt entzündet, für eine Sekunde den Raum verbrannt. Doch nach vollendeter Tat, nachdem der Traum, einen neuen Blitz zu schaffen, einmal verwirklicht war, hat sich der Mensch von seinem Erfolg betäubt, bald wieder sich selbst zugekehrt. Und im Lichte des Blitzes, den er aus seiner Hand hatte schießen lassen, versuchte er zu begreifen, was sein Werk aus ihm selbst gemacht hatte. Seine Liebe war heil. Aber was war mit seiner Seele geschehen? Diese Sätze von 1946 über die drohende menschliche Allmacht, die mit dem Atompilz aufsteigt, stammten von einem der anregendsten und seltsamsten Naturforscher des 20. Jahrhunderts, von Teilhard de Chardin. Als französischer Jesuit und Paläanthropologe verbrachte er einen Großteil seines Lebens in China. Immer versuchte er, die Wissenswelten von Natur und Religion zu verbinden. Darwins Evolution war für ihn kein blinder Prozess, sondern eine Art Arbeit am christlichen Aufstieg. Gott als Christus kam zwar zur Erde und Unterwelt, aber seine Mission ist die Himmelfahrt der Menschheit. Schon 1916, als junger, begeisterter Leser des französischen Philosophen Henri Bergson, hatte Teilhard in seinem Tagebuch notiert: Durch die Inkarnation ist Gott in die Natur herabgestiegen, um sie zu überbeseelen und zu sich zurückzuholen. Das ist in seiner Substanz das christliche Dogma. Was könnte besser denn eine aufsteigende Anthropogenese, den herabsteigenden Erleuchtungen einer Christogenese als Hintergrund und Basis dienen? Teilhard, der fromme Mann in China, beschrieb 1946 den ersten Atomblitz der Weltgeschichte aus Los Alamos, ohne Hiroshima zu erwähnen. Es passte nicht in sein Erlösungsprogramm. Ebenfalls 1946, und also 5 Jahre vor Lem, entwarf dagegen der russische Autor Alexander Kasantsev die erste Tunguska-Erzählung namens »Die Explosion«. Als Augenzeuge des verwüsteten Hiroshima war ihm die Ähnlichkeit mit dem sibirischen Schauplatz aufgefallen. Hier wie dort waren die Bäume durch die Druckwelle niedergedrückt, aber hier wie dort waren noch einige dünn wie Streichhölzer stehen geblieben. Kasantsevs These war, kein Meteorit war über der Tunguska-Region explodiert, sondern ein atomar getriebenes Raumschiff von Außerirdischen, und zwar durch einen Unfall. Dass sich von diesem Raumschiff ebenfalls keine Reste fanden, focht die Leser der Geschichte offenbar nicht an. Sie wurde und wird bis heute als Science-Fiction konsumiert. Doch einige Jahre später korrigierte Stanislaw Lem seinen Kollegen. Auch bei Lems Roman explodiert ja ein außerirdisches Raumschiff über der Tunguska-Region. Aber nun bleibt wenigstens eine Nachricht in Gestalt einer Drahtspule mit elektromagnetischen Signalen erhalten – Da der Roman im Jahr 2003 spielt, haben die Menschen bereits einen Supercomputer, der sie entziffern kann. Die Nachricht lautet: Die Außerirdischen kamen von der Venus und wollten die Erde zerstören. Die Menschen sind zutiefst erschrocken. Sie planen eine Friedensinitiative und fliegen selber zur Venus. Dort aber finden sie nur die Überreste einer hochtechnisierten Kultur, die sich offenbar selbst atomar ausgelöscht hat. Lems Roman aus dem Jahre 1951 wurde zu einem Schlüsselwerk des Kalten Krieges. 1955 erschien er auf Deutsch unter dem Titel »Der Planet des Todes«. 1960 dann, während die Russen vergeblich Lunik-Sonden zum Mond schickten, verfilmte der ostdeutsche Regisseur Kurt Metzig den Stoff unter dem Titel »Der schweigende Stern«. Es war der erste Science-Fiction-Film der DDR. Im Herbst desselben Jahres lief der Streifen auch in der Bundesrepublik, wieder unter einem anderen Titel. »Raumschiff Venus antwortet nicht«. Und im Vorfeld der Kuba-Krise von 1962 gab es dann auch eine amerikanische Version namens First Spaceship to Venus. Mit nur wenigen Schnitten und ein paar neuen Takes hatte man hier Russen in Amerikaner verwandelt. Die Botschaft vom unbedingt zu erhaltenen Frieden angesichts atomarer Bedrohung aber war dieselbe geblieben. War damit das Rätsel von Tunguska gelöst? Natürlich nicht. Auch die dritte Expedition von Leonid Kulik im Jahre 1938 brachte keine neuen Ergebnisse. Zwar wurden auf seine Initiative hin Luftaufnahmen der Region angefertigt, aber merkwürdigerweise sind diese bis heute nicht öffentlich gezeigt worden. 1939 brach der Zweite Weltkrieg aus, Kulik wurde eingezogen und starb 1942. Seine Theorie vom Meteoriten wurde zudem seit Anfang der 30er Jahre bestritten. Howard Shapley, der spätere Chef des Harvard-Observatoriums, plädierte für die Kometenlösung, die allmählich die Oberhand zu gewinnen schien. Der Streit zwischen Meteoriten- und Kometenthese schwelt aber bis heute. Gelöst werden könnte er vielleicht durch eine dritte These, womöglich die überzeugendste überhaupt. Der russische Geologe Andrei Olchowatow hat die Argumentationsklemme zwischen Russen und Amerikanern um 1990 aufgelöst mit dem Nachweis, dass es sich bei dem Ganzen um einen irdischen, nämlich vulkanischen Vorgang handeln könne. Tektonische Verschiebungen hätten riesige Mengen Gas freigesetzt. Das Gas sei aufwärts getrieben, habe sich entzündet und sei explodiert. Erklären ließen sich so eine ganze Reihe von Phänomenen. Das Fehlen von Rückständen, die vielen kleinen Explosionen, von denen die Rede war, das tagelange helle Licht. Nur das leuchtende Flugobjekt war mit der These nicht zu verbinden. Und so wird also weiter nach einem Meteoriten gesucht. Italienische Forscher wollen ihn jetzt in einem 8 Kilometer entfernten See namens Cheka ausgemacht haben. Mindestens ebenso interessant ist der zeitgenössische Kontext unseres Naturtheaterstücks aus dem Jahr 1908. Der erwähnte gläubige Evolutionsforscher hat sich zu dem Event nicht unmittelbar geäußert. Erstens wurde die Explosion erst sehr spät in ihren Details bekannt und zweitens studierte er 1908 noch Physik und Chemie in Kairo. In den 20er Jahren, als Doktorand der Geologie in Paris, traf er dort auf eben den Mann, der Leonid Kulik, den Erforscher der Tunguska-Explosion, entdeckt und ausgesandt hatte, auf Wladimir Vernadsky, den großen russischen Geologen. Was Vernadsky mit Kulik verband, war die Mineralogie. Ein Jahr nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs, also noch vor der russischen Revolution, wurde Vernadsky zum Chef einer Kommission ernannt, die sich um die Rohstoffvorkommen des Landes kümmern und diese erforschen sollte. Meteoriten versprachen Eisengewinn. Kulik sollte ihn bringen und eben deshalb beharrte er wohl auch auf seiner Theorie. Mit dem frommen Teja dagegen verband Vernadsky zwar auch die Leidenschaft für die Geologie, vor allem aber eine eigentümliche Philosophie. Die Idee nämlich, dass sich die Erde zunehmend mit einer Noosphäre umgebe. Vernadsky hat den Begriff wahrscheinlich geprägt, im Anschluss an den der Biosphäre, der gleichfalls von ihm stammen soll. Aber was sollte Noosphäre bedeuten? Natürlich meinten der Franzose und der Russe nicht ganz dasselbe. Vernadsky, der 1945 in Moskau starb, verstand darunter die Tatsache, dass die Erde rein in ihrer materialen Gestalt immer mehr von menschlichen statt von geologischen Kräften verwandelt wird. Und dies, obgleich die Menschheit insgesamt könnte man sie auf einem Flecken Erde zusammen hinstellen, nur einen lächerlich kleinen Platz einnehmen würde. Nicht schiere Menschenkraft also, sondern die immer einflussreicheren Maßnahmen der Intelligenz modellieren den Planeten. Hätte er die Klimakatastrophe von heute erlebt, er hätte eine zwar tragische, aber doch glänzende Bestätigung seiner These gefunden. Die Idee, dass der Geist nicht nur die Erde sich untertan macht, sondern sie morphologisch umwandelt, hatte Jahr in vielen Schriften verfochten. Nur meinte er natürlich den Geist Gottes hinter der technischen Begabung von Ackerbauern, Tierzüchtern und Stadtplanern. Eine überraschende Version von Noosphäre entstand dann in den 40er Jahren mit dem Projekt von Radiosatelliten im All. Die Vorstellung, dass die Erde irgendwann einen regelrechten Orbit aus Intelligenz um sich ziehen könnte, wie es heute mit Tausenden von Informationssatelliten der Fall ist, war damals noch fern, jedenfalls in Europa. Nicht aber in Amerika. Es war der jüngst verstorbene Schriftsteller Arthur C. Clarke, Mitautor von Stanley Kubricks Film 2001, Odyssee im Weltraum, der 1945 als erster die Etablierung geostationärer Satelliten vorschlug, in einer Zeit nuklearer Experimente und enormer raketentechnischer Fortschritte. Die Ideen von Raum und Weltraum, die mit der kopernikanischen Wende aufkamen und durch die wachsende Flugbeherrschung immer näher rückten, wandelten sich von Grund auf. Eroberungsfantasien und Evolutionsprojekte rückten in greifbare Nähe. Man könnte sagen, sie gewannen einen Realitätskoeffizienten, den sie bisher gar nicht oder nur durch einen Science-Fiction-Filter besaßen. Nicht überall war es eine angstfreie oder gar manische Sphärenstimmung. In Deutschland dichtete um diese Zeit, 1943, Gottfried Benn in seinem bekannten Sound das Drama vom verlorenen Ich. Es begann mit den Worten: Verlorenes Ich, zersprengt von Stratosphären, Opfer des Ion, Gammastrahlenlamm, Teilchen und Feld, Unendlichkeitsschimären, auf deinem grauen Stein von Notre Dame. Und endete mit den Zeilen: Ach, als sich alle einer Mitte neigten und auch die Denker nur den Gott gedacht, sie sich den Hirten und dem Lamm verzweigten, wenn aus dem Kelch das Blut sie reingemacht und alle rannen aus der einen Wunde, brachen das Brot, das jeglicher genoss. O ferne, zwingende, erfüllte Stunde, die einst auch das verlorene Ich umschloss. So also klang es auf der kulturellen Vorderbühne, während auf der technisch-militärischen Hinterbühne Werner von Braun erste Erfolge mit der V2 erzielte. Wieder anders war die Stimmung in Frankreich. Als im selben Jahr 1943 Antoine de Saint-Exupéry seine kindergerechte Raumphilosophie namens »Der kleine Prinz« in die Öffentlichkeit entließ, wurde das Buch schlagartig zum Weltbestseller mitten im Krieg und blieb es bis heute. Saint-Exupéry brauchte das All nicht zu fürchten. Für seine kindlichen Leser konnte er Planeten wie kleine Wohnungen darstellen, auf denen sehr verschiedene Leute wohnen, denn er war selber Pilot und hatte eine innige Beziehung zu seiner Maschine. Das Flugzeug ist wohl eine Maschine, indes welch ein unendlich fein empfindendes Gerät, schrieb er in seinem ebenfalls berühmten Essaybuch Wind, Sand und Sterne von 1939. Hier schilderte Saint-Exupéry übrigens auch ein Ereignis, das auf merkwürdige Weise an Tunguska erinnert. Der Pilot berichtet von einem Flug über eine flache Muschelkalkformation, wo er plötzlich landen muss. Er läuft auf diesem weißen Tuch, wie er es nennt, herum und sieht etwas am Boden liegen. Da durchfuhr es mich wie einen Forscher im Augenblick einer großen Entdeckung. Ich sah auf diesem Tuch kaum 20 Meter vor mir einen schwarzen Kiesel. Mit klopfendem Herzen hob ich meinen Fund auf. Ein harter, schwarzer Stein von Faustgröße, schwer wie Metall und tropfenförmig. Auf ein Tuch, das man unter einem Apfelbaum ausbreitet, fallen Äpfel. Ein Tuch unter den Sternen kann nur Staub von Gestirnen erhalten. Kein Meteor hatte je so eindeutig seine Herkunft dargetan wie dieser schwarze Stein. Dank der hohen Auflagen seiner Bücher, die auch in den USA erschienen, muss diese Meteoritenszene dort bekannt gewesen sein. Obwohl Arthur Clarke davon Kenntnis hatte? ob er seine Erzählung »The Sentinel«, zu Deutsch »Der Wächter« von 1948, die der Odyssee in den Weltraum zugrunde liegt, mit derselben astralen Hochstimmung versah wie der französische Pilot Saint-Exupéry? Clarks Story spielt im Jahr 1996. Die Crew des Raumschiffes, das zum Mond entsandt wurde, hat sich im sogenannten Mare Crisium, dem Meer der Krisen, niedergelassen. Der Kapitän erblickt auf einem Hochplateau in der Ferne ein schimmerndes Objekt, wie später in Kubricks Film als der Monolith gesichtet wird. Ich empfand eine herzerhebende und merkwürdig unaussprechliche Freude, denn ich liebte den Mond, und nun wusste ich, dass das dichte Moos von Aristarchus und Eratosthenes nicht das einzige Stück Leben war, das der Planet in seiner Jugend hervorgebracht hatte. Der alte, so verachtete Traum der ersten Entdecker war wahr. Es hatte also doch eine lunare Zivilisation gegeben, und ich war der Erste, der sie gefunden hatte. Egal, ob Clark nun Saint-Exupérys Text kannte oder nicht, die beiden Szenen verhalten sich auffällig komplementär. Der Pilot auf Erden findet eine erregende Botschaft aus dem All, der Pilot auf dem Mond findet eine erregende Botschaft der Erde. Bei Clark ist es noch eine glitzernde Pyramide, kein Meteorit. Erst in der Filmfassung bei Kubrick, also rund 20 Jahre später, wird daraus ein schwarzer Stein, glatt und glänzend, wie bei Saint-Exupéry, wenn auch ungleich größer und deutlich von einer Hand bearbeitet. Aber zurück zum Tunguska-Rätsel. Schließlich hat es seit 1946 unzählige Geschichten, Filme, ja sogar Comics, Songs und neuerdings auch Computerspiele darüber gegeben. Eine kulturelle Noosphäre eigener Art. Aber kann die popkulturelle Verarbeitung dieser größten, je bekannt gewordenen Explosion auf Erden dem Ereignis auch nur annähernd gerecht werden? Blieb die mediale Verarbeitung der Katastrophe, ihre Einbettung in jugendgerechte Planspiele oder Untergangsszenarien wirklich die einzige Reaktion? Keineswegs. Der Name Tunguska steht seit 100 Jahren für eine gigantische Katastrophe, auf die der Mensch keinen Einfluss hat, doch zugleich steht der Name auch für das Gegenteil. Durch die nahe Assoziation zur Atombombe erinnert Tunguska auch an die ungeheure Zerstörungs- und zugleich Selbsttötungsmacht der Menschheit. Und drittens steht der Name schließlich für jene Kategorie, die der Historiker Reinhard Koselleck in der neueren Geschichtsschreibung vermisst hat, die Kategorie des Zufalls. Schon Leonid Kulik hatte bemerkt: Wäre der Meteorit um nur 4 Stunden und 48 Minuten eher niedergegangen, so hätte im Explosionszentrum das damalige St. Petersburg gelegen, und niemand weiß, was dann davon noch übrig geblieben wäre. Eine Vision, die sich noch ausspinnen lässt. Denn hätte es nach einer solchen Katastrophe überhaupt eine russische Revolution geben können, einen Ersten Weltkrieg und einen Zweiten? Hätte nicht Hitlers These vom zu erobernden Lebensraum im Osten in sich zusammenfallen müssen, wenn bekannt geworden wäre, dass sich dort gar nicht leben ließ? Doch so wie die Explosion erfolgt war, über einem fast menschenleeren Raum, ohne Krater, ohne Steinbrocken und Rückstände, blieb es eben bei einer eigentümlich reinen Demonstration von physischer Kraft, lautem Donner und Licht. Von einer Feuerkugel sprachen die Augenzeugen, von tagelanger Helligkeit, die noch die englische Parklandschaft erleuchtet haben soll. Man habe noch nachts auf dem Golfplatz spielen können, hieß es. An dieses Phantasma des Lichtes hat jedenfalls vor wenigen Jahren der russische Autor Wladimir Sorokin erinnert. Sein Roman »Das Eis« aus dem Jahre 2002 handelt von einer Lichtsekte aus den 20er Jahren, die sich vom tungusischen Kometen, also nicht Meteoriten, himmlische Eisstücke besorgt, sozusagen Detektoren, um mit deren Hilfe die Auserwählten auf Erden zu finden und ihrem himmlischen Lichtursprung zuzuführen. Kurz, der Name Tunguska steht im Raum des Imaginären für Erlösung, gleichzeitig aber auch für Vernichtung und Katastrophe. Er steht für überirdische Macht, aber auch Kraft phänotypischer Assoziation für menschliche. Es ist eine Ambivalenz, die man noch nicht genügend gewürdigt hat. Denn seit den Schriften von Hans Blumenberg über die kopernikanische Wende steht jedenfalls in der deutschen Astronoethik ein ganz anderes Modell im Raum. Astronoethik ist ein glücklicher Ausdruck für alle Arten von Erkenntnis über das Wesen der Sterne und der Planeten, die als erloschene Gestirne um uns kreisen. Blumenberg hat ihn mehr oder minder prägnant für seine eigene Lehre entworfen. Im Kern ist es eine Literaturtheorie, vielleicht sollte man sagen, eine Astropoetik. Denn unsere Wahrnehmung der Sterne wie auch des Lichts gelten dem Philosophen als wesentlich metaphorisch. Im Jahre 1965 schrieb er: Der kopernikanische Umsturz ist nicht als theoretischer Vorgang Geschichte geworden, sondern als Metapher. Die Umkonstruktion des Weltgebäudes wurde zum Zeichen für den Wandel des menschlichen Selbstverständnisses, für eine neue Selbstlokalisation des Menschen im Ganzen der gegebenen Natur oder für den Verlust dieser Lokalisierbarkeit und für die Bedeutungslosigkeit einer Weltstelle. Die tatsächliche Geschichte der Astronomie hat diese Meinung inzwischen widerlegt. Nicht Ohnmacht, sondern Allmacht hat sich emotional durchgesetzt. Nichts zeugt mehr von der menschlichen Ambition, von übergroßer Selbsteinschätzung, wenn nicht Größenwahn, als die unermüdliche Verbesserung der Werkzeuge, mit denen das All erforscht und in Dienst genommen werden soll. Tunguska ist ein gutes Beispiel. Im März 2008 wurde bekannt, dass das russische Militär die amerikanischen Raketenpläne in Osteuropa mit einem neuen Luftabwehrsystem beantworten will. Es soll Tunguska 1 heißen. Es zeigt sich mit anderen Worten, dass die sprachsymbolische und filmische Verarbeitung des Tunguska-Events nicht annähernd an dessen schillernde Mehrdeutigkeit in der Realität heranreicht. Immer ist es nur ein einzelner Aspekt, der die Autoren reizt. Und natürlich mögen sie dabei nie an einen Zufall denken. Im Gegenteil, seit Menschengedenken spielen Meteore oder Kometen die Rolle von zielgeführten Unheilsboten, von ausgesandten und empfangenen Vorzeichen für das Kommende. Und für die Bibelforscher sei gesagt, der immer wieder zitierte Stern von Bethlehem ist schon aus diesem Grund nicht als Komet oder Meteor zu deuten. Die bisher plausibelste Interpretation spricht vielmehr von einer ungewöhnlich dichten astralen Konstellation zu dieser Zeit. Wie dem auch sei, als die zentralsibirische Erde im Jahre 1908 unter der ungeheuren Explosion eines blendenden Objekts erzitterte, das den Himmel tagelang erleuchtete, so als sei die Sonne stehen geblieben, da war dieses Ereignis astropoetisch erstaunlich gut vorbereitet. Wie ein Fanal konnte den Zeitgenossen das Buch des damals bekanntesten französischen Astronomen Camille Flammarion ins Gedächtnis kommen, das 1894 unter dem Titel »Das Ende der Welt« erschienen war. Zwar traf es auf eine ganze Reihe von weiteren Büchern zum Weltuntergang, doch anders als diese lieferte es eine merkwürdige Synthese aus Science-Fiction und biblischer Geschichte. In einem großen Bogen von der Johannesapokalypse bis ins Jahr 2500 rekapitulierte Flammarion das Szenarium einschlagender Meteoriten und Kometen und ihrer jeweiligen Vorhersage. Ein ganzes Kapitel war auch dem unseligen Pressewesen gewidmet, dem jede Katastrophe recht ist, wenn nur die Auflage steigt. Irdische Katastrophen durch außerirdische Gesteine waren damals freilich schon längst Gegenstand wilder Spekulationen und unglücklich angewandter Rationalität. 1773 berechnete ein französischer Astronom den Einschlag eines Kometen auf den Tag genau. Leider wurde diese Vorhersage publik und eine öffentliche Hysterie war die Folge. Nicht das Ereignis trat ein, sondern Fehlgeburten und ominöse Todesfälle. Es wurde ein Lehrstück für die soziale Pflicht von Institutionen. Kein Wunder, dass der größte astropoetische Kollege von Flammarion, Jules Verne, dieses Thema ebenfalls aufgriff. In einem satirischen Roman, Die Jagd nach dem Meteor, übertrug er das Thema auf einen Meteor, der nicht in die Erde einschlägt, sondern von der Erde eingefangen werden soll, weil er aus Gold besteht. Auch hier spielt die Presse eine Hauptrolle, nicht zuletzt durch die antisemitische Brille des Autors. Intrigen werden gesponnen, Liebesgeschichten zerstört, bis am Ende das Schicksal die goldene Kugel ins Meer rollen lässt, zum grenzenlosen Ärger der Spekulanten. Der Fall erfolgte genau zu der von Séphirin Serdal vorhergesagten Stunde. Um 6.57 Uhr zerriss ein heller Lichtschein den Himmel. Bankier Lecœur und sein Neffe standen geblendet vor ihrer Hütte. Gleichzeitig krachte ein dunkler Donner und die Erde bebte. Der Meteor war herabgestürzt. 500 Meter entfernt lag ein Block gleißenden Goldes. »Er brennt«, stammelte der Bankier, hoch erregt. Tatsächlich, die Goldkugel glühte. Ihre Temperatur mochte über 1000 Grad betragen. Deutlich zeigte sich die poröse Struktur. Die Sternwarte von Greenwich hatte den Meteor ganz richtig mit einem Schwamm verglichen. Zahllose Kanäle und Hohlräume durchsetzten die Kugel. Zischend entwich nach allen Seiten die Luft. Jules Verne starb 1905. Der Roman wurde erst von seinem Sohn Michel aus dem Nachlass herausgegeben, angeblich 1908, also im ominösen Tunguska-Jahr. Ob Verne Junior von dem Ereignis gehört hatte, man weiß es nicht. Sicher ist nur, dass der Text nahezu alle Elemente der Tunguska-Schilderungen einschloss. Das glühende Objekt, die lockere Struktur des Meteoriten, sogar der geschätzte Umfang, Donner, Blitz und bebende Erde. Nur die Explosion fehlt und damit die tödliche Wirkung. Der Plot hatte natürlich viele Nachfolger. 1933 erschien von Philip Gordon Wiley die Story When Worlds Collide. Erzählt wurde von der drohenden Gefahr eines planetarischen Zusammenstoßes und der Anstrengung, ein Raumschiff für Überlebende zu bauen. Es gelingt auch, ein paar tausend Menschen auszufahren. Die Kämpfe um Überlebensplätze sind indessen ein düsteres Bild davon, was wenige Jahre später dem jüdischen Volk zustoßen sollte. Wiley selbst war nicht Jude, sondern Sohn eines Presbyterianers aus Massachusetts. Jedenfalls wirkte er noch am Drehbuch des Films mit, der 1951 uraufgeführt wurde. Also im selben Jahr, in dem Stanislaw Lem den Tunguska-Impact verarbeitet hatte. Auf Anhieb ist nicht erkennbar, ob auch der Film When Worlds Collide vom Tunguska-Ereignis inspiriert war. Ganz sicher hatte seine literarische Vorlage einen Weltbestseller inspiriert, der ein Jahr zuvor unter großem Getöse in Amerika erschienen war und den nahe verwandten Titel trug Worlds in Collision, Welten im Zusammenstoß. Verfasst hatte den Text ein russischer Jude namens Immanuel Velikovsky. Und sein Thema war in der Tat die Geschichte der planetarischen Kollisionen und Katastrophen seit Menschengedenken. Nur war er eben kein Astronom, nicht einmal Physiker oder Geologe, er war vor allem ein Mythenzertrümmerer und Psychoanalytiker. Und doch sollte er mit seinem ersten und allen folgenden Büchern das Ideogramm der kosmischen Katastrophe entdecken, ja zum Erfinder des neueren sogenannten Katastrophismus werden. Die Geschichte dieses Verfassers ist zu aufregend, um sie hier nicht wenigstens andeutungsweise zu erzählen. Als Sohn eines jüdischen Rabbiners und leidenschaftlichen Zionisten kam er 1895, dem Geburtsjahr der Psychoanalyse, im weißrussischen Witebsk zur Welt. Nach einem abenteuerlichen Werdegang über Moskau, wo er das Abitur machte, dann Palästina, Wien und Berlin, wo er abwechselnd als Psychoanalytiker, Arzt und Philologe agierte, landete er 1939 in New York und begann, über den Kosmos als physikalisches Drama zu schreiben. So begleitete er das Drama des Zweiten Weltkriegs gleichsam mit einer Metahistorie eigener Bauart. Er musste nicht nur den Holocaust miterleben, sondern auch das Ende seiner Heimatstadt Witebsk. 1941 zogen die Deutschen ein und ermordeten mehr als 1000 Juden. 3 Jahre später machte die Rote Armee die Stadt praktisch dem Erdboden gleich. Witebsk war um 1908 eine kulturelle Hochburg der jüdischen Gemeinde gewesen. Zahlreiche hochbegabte Köpfe wie Marc Chagall stammten hierher. All das hatte nun ein Ende. Mit einer Phalanx von Argumenten aus den Mythologien der Welt, vor allem aber aus der Bibel, suchte Velikovsky in diesen Jahren eine buchstäblich revolutionäre These zu beweisen, dass nämlich unsere Erde nicht immer auf demselben Orbit kreiste. Um 700 vor Christus sei sie vielmehr zweimal kurz hintereinander durch Einwirkung aus dem All aus dem Takt gebracht worden. Und zwar von der Venus, die als ein Stück von Jupiter abgespaltener Materie umherflog und auch mit dem Mars kollidiert sei. Erst im Jahr 687 hätten alle drei Planeten ihre gegenwärtigen Orbits eingenommen und damit auch die Jahreslänge verändert, von 360 Tagen auf 365 Tage. Lauter Hypothesen mit unabsehbaren Konsequenzen, die von der offiziellen Wissenschaft bestritten wurden und werden. Velikovsky entwickelte zu fast allen planetarischen Ereignissen eine naturwissenschaftliche Meinung. Zur Hitze der Venus oder zur Radioaktivität auf dem Mond. Selbst Einstein, der ihm durchaus wohlgesonnen war, machte er immer wieder Vorschläge. Doch im Wesentlichen interessierte ihn die Idee der kosmischen Katastrophe, welche die altmodische Vorstellung eines statischen Universums mit immer gleichbleibenden Rotationen Lügen strafte. Unter den Astronomen vom Fach tobte ein Kampf. Der Verlag Macmillan erbat Gutachten, aber derselbe Harvey Shapley, der Anfang der 30er Jahre das Tunguska-Event als Kometenexplosion erklärt hatte, schrieb nun den wohl schneidendsten Verriss, den jemals ein Autor mit ernsten Ambitionen erhalten haben dürfte. Nachdem das Buch dennoch erschien, wurde der Verlag mit Abwanderung seiner Autoren bedroht, so dass Velikowski sein Werk nach einem Jahr in einen anderen Verlag überführen musste. Was immer er auch im Einzelnen vorbrachte, Velikowski tat es nicht als ausgebildeter Astronom, sondern vor allem als Leser des Alten Testaments und mit seinen Lebensdaten natürlich auch als Zeitgenosse der Tunguska-Explosion. 1908 war er 13. Nachrichten über solch eine Katastrophe könnten ihn zu innerst getroffen haben. Vielleicht hat man sie sogar in der Schule oder in der Gemeinde besprochen, denn wenige Themen wurden damals eingehender besprochen als Weltraumthemen. Der russische Kosmismus war en vogue, erste Raketenforscher am spekulativen Werk und die Idee, dass die Menschheit sich ins All hinauf entwickeln müsse, im Schwange. Autoren wie Chlyapnikow, Solowjow und vor allem der legendäre Raumforscher Konstantin Tsiolkovsky proklamierten eine parareligiöse Vorstellung der Weltseele, einen frühen Kommunismus mit esoterischen, aber auch biologisch fragwürdigen Aussichten auf die Ewigkeit. Auch in Deutschland gab es verwandte Spekulationen. Ausgerechnet Oswald Spengler skizzierte in seinem Weltbestseller »Der Untergang des Abendlandes« eine höchst pathetische Vorstellung von der Bestimmung des Menschen im Weltraum. Auch Spengler war natürlich kein Astronom, sondern schrieb Astropoesie aus dem Geist deutscher Gotik. Es ist das Hinaus- und Hinaufdrängende und eben deshalb der Gotik tief verwandte Lebensgefühl, wie es in der Kindheit der Dampfmaschine durch die Monologe des goethischen Faust zum Ausdruck gelangt. Die trunkene Seele will Raum und Zeit überfliegen. Eine unnennbare Sehnsucht lockt in grenzenlose Fernen. Man möchte sich von der Erde lösen, im Unendlichen aufgehen, die Bande des Körpers verlassen und im Weltraum unter Sternen kreisen. Mit all diesen harmonisierenden Vorstellungen räumte Velikowski auf. Ein Leben im Weltall wäre die Hölle, weil hier kontingente Ereignisse von größter Zerstörungsmacht stattfinden. Dass er unter diesen Vorzeichen aber jenes Tunguska-Ereignis, das er doch als Junge erlebt und das seine Gedankengänge überhaupt nur ausgelöst haben konnte, in seinem Buch von 1950 völlig beiläufig erwähnt, muss psychoanalytisch zu denken geben. Die Anmerkung 5 zum ersten Kapitel lautet schlicht: Am 30. Juni 1908 fiel in Sibirien bei 60 Grad 56 Minuten nördlicher Breite und 101 Grad 57 Minuten östlicher Länge eine Eisenmasse, deren Gewicht auf 40.000 Tonnen berechnet wurde. Ist es denkbar, dass ausgerechnet dieser Autor die ganze Diskussion um und mit Leonid Kulik nicht verfolgt hatte? Dass ihm von einer Explosion eines Meteoriten nichts bekannt war? Immerhin deutet die Selbstverständlichkeit, mit der er von Eisenmassen spricht, darauf hin, dass er sich Kuliks These zu eigen gemacht hatte und nicht die seines größten Feindes, Harvey Shapley. Näher liegt hier wohl eine andere Erklärung. Velikowskis Buch beginnt mit dem Hinweis auf das Buch Josua, Kapitel 10, Vers 11 bis 14. Josua ist der starke Mann nach Moses, der das Volk Israel nach Kanaan führen wird. Der Text erzählt von ungeheuren Wundern. Die Mauern von Jericho fallen unter Trompetenschall, das Rote Meer wird durchquert und ähnliches. Vor allem eine Wundertat muss dem kleinen Velikowski imponiert haben, als man sie ihm vorlas. Josuas Kampf gegen die Ammoniter. Und da sie vor Israel flohen, den Weg herab zu Bet-Horon, ließ der Herr einen großen Hagel vom Himmel auf sie fallen bis gen Azeka, dass sie starben. Und viel mehr starben ihrer von dem Hagel, als die Kinder Israel mit dem Schwert erwürgten. Da redete Josua mit dem Herrn des Tages, da der Herr die Amoriter dahingab vor den Kindern Israels und sprach vor dem gegenwärtigen Israel: Sonne stehe still zu Gibeon und Mond im Tal Asalon. Da stand die Sonne und der Mond still, bis dass sich das Volk an seinen Feinden rächte. Ist dies nicht geschrieben im Buch des Frommen? Also stand die Sonne mitten am Himmel und verzog, unterzugehen, beinahe einen ganzen Tag. Und war kein Tag diesem gleich, weder zuvor noch danach, da der Herr der Stimme eines Mannes gehorchte. Denn der Herr stritt für Israel. Welikowski kommentiert diese Verse nun als Erwachsener im Jahr 1950 folgendermaßen. Diese Geschichte geht über das hinaus, was auch der fantasievollste oder frömmste Mensch glauben kann. Die Wogen der stürmischen See mögen das eine Heer ertränkt, das andere gnädig verschont haben. Die Erde konnte auseinanderbersten und Menschenwesen verschlingen. Der Jordan konnte durch ein herabgerutschtes Stück Uferböschung aufgestaut werden. Jerichos Mauern mögen umgestürzt worden sein. Wenn auch nicht durch Trompetenstöße, so doch durch ein zufälliges Erdbeben. Dass aber Sonne und Mond in ihrer Bewegung am Himmelsgewölbe innehalten sollten, das konnte nur eine Ausgeburt der Fantasie, ein dichterisches Gleichnis, eine Metapher sein, eine böse Zumutung für gläubige Menschen, ein Gegenstand des Spottes für die Ungläubigen. So könnte man tatsächlich denken. Doch Welikowski fährt fort. Nach dem Wissen unserer Zeit, nicht der Zeit, in der das Buch Josua und das Buch Jascha geschrieben wurde, konnte sich so etwas nur ereignen, wenn die Erde eine Zeit lang in ihrer Bewegung auf der vorgezeichneten Bahn einhielt. Ist eine solche Störung vorstellbar? Keinerlei Anhaltspunkte für eine noch so schwache Störung findet sich in den heutigen Annalen der Erde verzeichnet. Jedes Jahr besteht aus 365 Tagen, 5 Stunden und 49 Minuten. Ein Abweichen der Erde von ihrer regelmäßigen Rotation ist denkbar, aber nur in dem sehr unwahrscheinlichen Fall, dass unser Planet einem anderen Himmelskörper mit genügend großer Masse begegnen würde, um den vorgezeichneten Lauf unserer Welt zu stören. Dass ein Komet mit unserem Planeten zusammenstößt, ist nicht sehr wahrscheinlich, aber der Gedanke ist darum keineswegs völlig abwegig. Mit diesen Worten steht das Argument vor der Tür. Auf den folgenden 300 Seiten wird Welikowski mit allen Mitteln versuchen, die Schilderung des Josua ins naturwissenschaftliche Recht zu setzen. Die Bibel, so sein Argument, spricht von wahren Tatsachen, nicht von Wundern oder physischen Unmöglichkeiten. Was Josua erlebt, ist tatsächlich eine ungeheure Szene im planetarischen Geschehen. Die Venus hat die Erdrotation verdreht und sogar angehalten, sodass es wirken muss, als stünden Sonne und Mond plötzlich still. Auch ein Meteoritenschauer wird von Josua beschrieben, als er von Hagel und fallenden Steinen spricht, die mehr Feinde getötet hätten als das Volk Israel mit seinen Waffen. Welikowskis Lesart hätte man wahrscheinlich in Deutschland eher begriffen als in den USA. Denn genauso mit dem Vorrang der buchstäblichen gegen die metaphorische Lesart hatte rund 100 Jahre vorher der deutsche Archäologe Heinrich Schliemann argumentiert, als er den griechischen Autor Homer gegen den mythologischen Strich las, um das historische Troja zu finden. Und genau so liest heute wieder der Autor Raoul Schrott seinen Homer, um seinerseits Schliemann zu korrigieren. Doch bei Welikowski kam natürlich noch etwas anderes hinzu. Der Vater war Zionist, und gerade Zionisten wie auch der hochverehrte Theodor Herzl suchten nach dem gelobten Land. Und das nicht mehr symbolisch, sondern in Wirklichkeit. In seinen Memoiren, die heute auf einer Website der Princeton University stehen, zitierte Welikowski andächtig, was Herzl im Jahre 1897 in einem Pariser Hotel ins Tagebuch schrieb. »Ich werde den dornigen Pfad der Tradition unseres Volkes wieder betreten. Ich werde es zum gelobten Land führen. Ich halte das nicht für Fantasie. Ich baue keine Luftschlösser. Ich werde ein richtiges Haus bauen.« Genau so, im wörtlichen Sinne, wollte auch Welikowski das Alte Testament lesen. Die Szene mit der stillstehenden Sonne, die der Führer des Volkes Israel mit Stentorstimme von seinem Gott verlangte, muss ihm in den 40er Jahren wie eine zionistische Initialzündung in den Sinn gekommen sein. Denn es war ja nicht nur eine Beschreibung kosmischer Unglaublichkeiten, sondern es zeigte die Macht des Josua über Gott selber. Josua konnte ihm befehlen, Sonne und Mond in ihrem Lauf anzuhalten. Eine unerhörte Vorstellung. Aber es war eben dieser Josua, der das Volk Israel nach Kanaan führte, gerade so, wie nun Theodor Herzl das jüdische Volk nach Palästina. Welikowski unterzeichnete das Vorwort im September 1949, ein Jahr nach der Gründung des Staates Israel. Natürlich kommt nichts von diesen Koinzidenzen mit der Realpolitik in seinem Text vor. Schließlich geht es darin um den größten Angriff auf astronomische Grundsätze seit Newton. Die metaphorische Lektüre ließ sich mit Sigmund Freud als Verdrängungsleistung erklären. Alles wurde erst sinnvoll, wenn man das Buch Josua wie einen astronomischen Tatsachenbericht las. Mit ihm konnte man offenbar sämtliche Mythen der Welt aus diesem einen Punkte kurieren. Geschehnisse wie die Sintflut etwa ließen sich weltweit in den Mythen feststellen, wenn man nur den Kalender richtig bestimmte. Und mit seiner Kalenderreform ist Welikowski vielleicht noch berühmter geworden als mit seiner Bibeldeutung. Als Welten im Zusammenstoß 1978 erstmals auf Deutsch erschien, gab es begeisterte Reaktionen bei esoterischen Köpfen. Gunnar Heinsohn schrieb im Freibeuter einen flammenden Artikel, in dem Welikowski als Märtyrer einer verbohrten akademischen Wissenschaft vorgestellt wurde. Eine eigene Gesellschaft zur Kalenderreform wurde gegründet. Und in den 90er Jahren behauptete der Historiker Herbert Illich, dass wir im traditionellen Kalender 300 falsche Jahre zählen. Eine von Historikern für absurd gehaltene These. In einem Punkt hatte Heinsohn aber womöglich recht. Auffällig kurz nach Welikowskis Tod im Jahr 1979 hat die Astronomie den Katastrophismus nach und nach adoptiert. Walter und Luis Alvarez traten 1980 mit der These auf, wonach vor 65 Millionen Jahren ein 10 Kilometer großer Asteroid die Erde getroffen und mit diesem Einschlag eine universale Katastrophe heraufbeschworen habe. Ungeheure Staubwolken hätten den Himmel monatelang verdunkelt, eine Winterzeit sei ausgebrochen, das Ende der Dinosaurier gekommen. Den stärksten Beweis für Welikowskis Thesen aber lieferte der Einschlag des Kometen Shoemaker-Levy 9 im Jahre 1994 auf dem Jupiter. Zum ersten Mal konnte die wissenschaftliche Öffentlichkeit und die Weltöffentlichkeit mit ihr die Wirkung eines solchen Impacts beobachten und konstatieren, dass derartige Geschehnisse im Konzept der Natur vorgesehen waren. Auch der Mond war womöglich durch eine solche Katastrophe entstanden. So etablierte sich eine neue Glaubensrichtung in der Weltraumforschung. Sie traf auf die bisher gültige Gegenmeinung, wonach die astralen Prozesse graduell, gleichmäßig und ohne dramatische Kollision verliefen. Die Diskussion zwischen den sogenannten Katastrophisten und den Gradualisten konnte historisch interessierte Beobachter an den berühmten Disput über die Erdentstehung um 1800 erinnern. Die sogenannten Neptunisten glaubten an die Entstehung aus dem Wasser. Die anderen glaubten an vulkanischen Ursprung. Goethe gehörte zu den Neptunisten. Alexander von Humboldt bekehrte sich spät zu den Vulkanisten. Von einem Phänomen wie der planetarischen Kontingenz und vom Katastrophismus waren sie alle weit entfernt. Wie in einem Brennglas formulierte der junge Kant in seiner Naturgeschichte des Himmels von 1755 die Fronten einer Diskussion, die den Zufall in günstiger Absicht proklamierte, also nicht katastrophisch, sondern generativ, zwecks Erzeugung des Lebens. Die Lehrer der mechanischen Erzeugung des Weltbaues leiteten alle Ordnung, die sich an demselben wahrnehmen lässt, aus dem ungefähren Zufalle her, der die Atomen so glücklich zusammentreffen ließ, dass sie ein wohlgeordnetes Ganzes ausmachten. Epikur war gar so unverschämt, dass er verlangte, die Atomen wichen von ihrer geraden Bewegung ohne alle Ursache ab, um einander begegnen zu können. Alle insgesamt trieben diese Ungereimtheit so weit, dass sie den Ursprung aller belebten Geschöpfe eben diesem blinden Zusammenlauf beimaßen und die Vernunft wirklich aus der Unvernunft herleiteten. In meiner Lehrverfassung hingegen finde ich die Materie an gewisse notwendige Gesetze gebunden. Damit wandte Kant sich seinem Lehrer Newton zu, der sogar dem Hallischen Kometen eine regelmäßige Umlaufbahn zutraute. Doch weder er noch die späteren Kombattanten wollten etwas von kontingenten Einbrüchen des Weltalls in den irdischen Haushalt wissen. Denker wie der französische Baron Buffon blieben einsame Ausnahmen. Als der Naturkundler Ernst Florenz Klatny behauptete, die vielfach auf Erden gefundenen Meteorsteine stammten aus dem Weltall, traf er auf ungläubiges Staunen. Goethe, der ihn als Entdecker der Schallwellen hochschätzte, widersprach energisch. Meteore, meinte er, seien Produkte einer sich verdichtenden Atmosphäre. Durchsichtig erscheint die Luft so rein und trägt im Busen Stahl und Stein. Entzündet werden sie sich begegnen. Da wird's Metall und Steine regnen. Und in seiner Schrift zur Morphologie von 1817 würdigte er Chladni als einen Bruder im Geiste, der höchst verschiedene Interessen hat, die deshalb noch nicht wissenschaftlichen Ansprüchen genügen. Ein Porträt, das ihm selbst gewiss nicht gefallen hätte. Wer darf mit unserem Chladni rechten, dieser Zierde der Nation? Dank ist ihm die Welt schuldig, dass er den Klang allen Körpern auf jede Weise zu entlocken, zuletzt sichtbar zu machen verstanden. Und was ist entfernter von diesem Bemühen als die Betrachtung des atmosphärischen Gesteins? Die Umstände, der in unseren Tagen häufig sich erneuernden Ereignisse zu kennen und zu erwägen, die Bestandteile dieses himmlisch-irdischen Produkts zu entwickeln, die Geschichte des durch alle Zeiten durchgehenden wunderbaren Phänomens nachzuforschen, ist eine würdige, schöne Aufgabe. Wodurch hängt aber dieses mit jenem Geschäft zusammen? Etwa durchs Donnergeprassel, womit die Atmosphärillen zu uns herunterstürzen? Keineswegs, sondern dadurch, dass ein geistreicher, aufmerkender Mann zwei der entferntesten Naturvorkommenheiten seiner Betrachtung aufgedrungen fühlt und nun eines wie das andere unablässig verfolgt. Ziehen wir dankbar den Gewinn, der uns dadurch beschert ist. Goethe hatte Unrecht und Chladni hatte Recht. Die Konsequenzen sind bekannt. Zunehmend rechnet die Menschheit mit Einbrüchen aus dem All. Vor wenigen Monaten wurde an der Berliner Humboldt-Universität der erste Lehrstuhl für Impact-Geologie eingerichtet. Und den Impact von Atmosphärillien im größten Maßstab zieht die größte Institution der Weltraumforschung, die NASA, seit geraumer Zeit in Erwägung. 2005 beauftragte der amerikanische Kongress das Institut mit der Gefahrenabschätzung eines Einschlags von sogenannten Near-Earth Objects, kurz NEOs genannt, sowie mit der Entwicklung von Abwehrmaßnahmen, etwa in Gestalt von Atomraketen. Ein umstrittener Vorschlag. In Scientific America hieß es im März 2008 dazu, dass die wirklich gefährlichen NEOs von ca. 10 Kilometern Durchmesser allesamt genügend weit entfernt herumfliegen, um eine sinnlose atomare Veranstaltung zu rechtfertigen. Die vermutlich 4000 kleineren Objekte mit einem Durchmesser von ca. 400 Metern und mehr sind längst noch nicht alle bekannt. Man hat vielleicht erst 1500 davon gesehen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie die Erde berühren, schwankt zwischen 100 und 160.000 Jahren. Wieder anders steht es natürlich mit noch kleineren Brocken, ab der Größe von 70 Metern Durchmesser, von denen es aber Tausende gibt. Wie sollen wir uns vor alledem schützen? Und müssen wir es? Die meisten fallen ohnehin ins Meer. Dass wir mit den Widrigkeiten der Kontingenz im terrestrischen Maßstab fertig werden müssen, steht außer Frage. Auch und gerade angesichts der Klimakatastrophe. Niemand kann sich dagegen versichern. Und doch wird es ein großes Geschäft der Versicherungen werden. Denn sie sind es, die aus der langen religiösen und literarischen Tradition der Unheilsverkündungen den größten säkularen Nutzen gezogen haben. Wenige Poeten dürften diesen Umschwung seismografischer empfunden haben als der Dichter Franz Kafka. Er war bekanntlich kein Astropoet, ja, er fürchtete sich eher vor allem, was sich in der Luft abspielte. Er war Jurist und dachte als solcher. Seinen Aufnahmeantrag als Angestellter bei der Arbeiterunfallversicherung schrieb er am 30. Juni 1908. Der Meteor von Tunguska über die Geokatastrophe vor 100 Jahren von Claudia Schmölders. Mit Hans-Jörg Krumpholz, Ulrich Nöten und Abak Safai Rath. Ton und Technik Norbert Vossen und Waltraud Gruber. Regie Iris Trögekamp. Redaktion Stefan Krass. Eine Produktion des Südwestrundfunks 2008.